Transparenz für die Ohren. Okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur Vorstandssitzung am 16.03. Es ist jetzt 20.34 Uhr. Anwesend sind der Harald, der Masch, der Andro, der Dennis, der Ralf, der Stahlrabe, der Bernd und ich. Und damit sind wir schlussfähig. Entschuldigt hat sich die Marie. Abstimmung des letzten Protokolls. Gibt es da Einwände? Gibt es Enthaltungen? Dann ist das einstimmig angenommen. Und dann sind wir auch schon bei den Berichten. Berichte des Landesvorstands, eure Tätigkeitsberichte. Roni, kannst du denn noch was sagen? Ich kann was sagen. Ja, der Andro, der durfte mich heute schon mit Augenringen bis Meppen Ost sehen. Genau, fangen wir mal mit dem letzten an. Nee, das letzte ist heute das Tollste, deswegen mache ich das tatsächlich zum Schluss. Ja, was ist passiert? Wir hatten den Wahl-O-Maten fertiggestellt. Da nochmal sehr, sehr großen Dank an Moni, die jetzt auch hier unten im Zuhörerraum ist. Und sehr großen Dank an Hermi, die das auch mit den Informationen zusammengetragen hat. Die beiden haben die Vermittlung übernommen, dass die Themenfelder zusammengearbeitet werden. Wir haben dann am Ende dann nochmal drüber geschaut, ein Lektorat durchgeführt und so weiter und so fort. Das hat alles wundervoll funktioniert. Die Abgabe war letzte Woche Donnerstag und wie es manchmal so ist, ist uns tatsächlich noch im Endspurt ein Fehler aufgefallen. Und dieser Fehler konnte leider nicht mehr in der Weboberfläche des Wahl-O-Maten korrigiert werden. Aber die Leute von der Bundeszentrale für politische Bildung waren da unglaublich kooperativ und durch viel nettes Bitten haben sie gesagt, ja okay, wir ändern diese Position, weil unser Text schrieb tatsächlich, dass wir gegen etwas sind, aber unsere Position dazu war neutral. Das hat man dann doch noch geändert. Da nochmal, ja, ich glaube, das werden Sie niemals hören, aber vielen Dank an die Leute der Landes- und Bundeszentrale für politische Bildung. Dann gab es unzählige Treffen. Wir hatten unzählige Treffen, was den Wahlkampf anbelangt. Und so weiter und so fort. Meine Priorität lag jetzt in den letzten 2 Wochen hauptsächlich darauf, den Wahl-O-Maten so weit fertig zu kriegen, dass wir ihn abschicken können. Das hat auch, wie gesagt, alles geklappt. Auch die Medieninformationen haben sie dazu bekommen, wie Logos, Kurznamen und solche Geschichten. Des Weiteren, die zweite Priorität war eben auf Abgabe der Landesliste. Und da sage ich gleich noch was dazu. Ansonsten gab es eben auch noch eine Landesschiedsgerichtsveranstaltung, an der ich teilgenommen habe. Ich glaube auch noch an der Sprechstunde. Gestern auf heute war ich bei der Wahlkampfveranstaltung der Piraten in den Niederlanden. Es waren ungefähr 130 Leute da. Eine unglaublich bunte Truppe, muss man wirklich sagen. Vom Piratenkostüm bis zum echten Papagei war alles dabei. Ist das nicht mehr zu hören? Was? Doch, bei uns schon. Oh, dann war es bei mir, okay. Also vom Piratenkostüm bis über zum bunten Papagei und im lila Anzug war alles vertreten. Es waren mäßig Medien dort, muss man gestehen. Anders als in Deutschland gibt es in den Niederlanden keinerlei Sperrklausel. Das bedeutet, wenn man sich jetzt die Parlamentswahlen dort anschaut, das ist ein wirklich, meiner Meinung nach, mir gefällt das, sehr schönes, buntes Parlament, muss man dazu sagen, wo wirklich auch Parteien, welche nur wenige Prozente haben, schon irgendwie 2 oder 3 Sitze ergattern konnten und dadurch natürlich den politischen Betrieb aufrechterhalten, beziehungsweise auch eben die politische Vielfalt wahren. Das konnte man eben auch sehr schön sehen, dass auch Volksparteien dort nicht irgendwie 49% oder 46% haben, sondern mal so mit 20%, dann bist du schon wirklich sehr gut dabei. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Die Piraten in den Niederlanden haben es leider nicht geschafft. Man hatte auf einen Sitz gehofft. Jetzt mag man sagen, ja, die Wahlbeteiligung wurde ihm zum Verhängnis, aber das, also gerne dazu kann man da noch ein bisschen mehr erzählen. Ansonsten das jetzt, um das hier abzuschließen. Ich habe jetzt gar nicht so viele Punkte, aber um das abzuschließen, das Tolle ist einfach, heute, der Landeswahlleiter hat endlich unsere Liste angenommen. Da war ich ja schon letzte Woche Donnerstag und da hat er mir noch ein paar Post-its reingeklebt und hat gesagt, hört mal zu, da müsst ihr nacharbeiten. Ist jetzt nichts, was gravierend ist, aber so kann er das leider nicht annehmen. Die Fehler sind korrigiert worden. Es fehlte manchmal auch irgendwo eine Unterschrift oder es war einfach noch nicht ein Kreuz gesetzt und solche Sachen. Also das, was man schnell an den Eifer des Gefechts an so einem Abend, wie es in Gelsenkirchen auch war, übersehen kann. Das ist alles nachgereicht worden, alles überarbeitet worden. Alle Unterlagen aller Listenkandidaten sind beigefügt worden. Auch das hat wundervoll geklappt. Ich muss gestehen, dass ich da schon sehr strenge, was sage ich jetzt einfach mal, Grenzen, was die Zeit angeht, gesetzt habe. Ich habe gesagt, wenn bis zum 19., also bis Sonntag quasi nichts da ist, dann werde ich auch nichts mehr einreichen. Das müsste dann jeder Kandidat oder Kandidatin selber machen. Hat wundervoll funktioniert. Gestern kamen die letzten Unterlagen, ist alles eingereicht, vollständig. Auch beim Durchsehen ist das alles gut. Die werden das jetzt noch ins Genaue prüfen. Aber soweit haben sie schon mal einen Stempel draufgedrückt. Und wir sind jetzt Partei Nummer 3, die im Land Nordrhein-Westfalen, die vollständige Wahlunterlagen abgegeben hat. Fantastisch. Das heißt, du hast die abgegeben und die sind bestätigt? Also, dass ich sie abgegeben habe. Gut, aber wenn ihr da durchgegangen seid und keine Mängel mehr beschieden wurden, interpretiere ich das als Bestätigung. Genau, also ich muss gestehen, mittlerweile ist der gute Herr Wahlleiter bei mir auf der Kurzwahltaste auf meinem Telefon. Ich habe quasi täglich mit ihm telefoniert, weil auch, man muss es ganz ehrlich sagen, man merkte dann doch, die Menschen kochen auch nur mit Wasser. Und man hatte uns etwas als fehlerhaft angekreuzt, was bei uns aber richtig eingegeben war, also auf den Formularen. Und das sorgte für sehr große Verwunderung und ich machte mir schon wirklich Sorgen, dass ich hier jetzt quer durch die Republik fahren muss, um Unterschriften zu besorgen. Dabei stellte sich das tatsächlich nur als Irrtum heraus. Und solche Fragen hat man dann einfach geklärt. Wunderbar, herzlichen Dank dafür. Ja, der Bernd danke. Frage hat. Der Bernd Frage hat. Ja, vielen Dank. Darf ich fragen oder ist das erst nachher? Du darfst. Danke. Lieber Rudi, und zwar, einmal würde mich rein informativ interessieren, wie das Ergebnis der Piraten in den Niederlanden eigentlich aussah. Ich habe jetzt auch nichts gefunden auf den ersten Blick. Also, wie viel haben es denn geholt? Und das Zweite, der Fehler in diesem Wahl-O-Mat. Was waren das für ein Fehler? Moment, die letzte Frage habe ich jetzt nicht verstanden, die ist bei mir nicht rübergekommen. Dieser Wahl-O-Mat-Fehler, von dem du sprachst, den du da nochmal korrigieren durftest, was war daran falsch oder welcher Fehler wurde da gemacht? Also die Piraten in den Niederlanden haben 0,4%, ein bisschen mehr erreicht. Das wirkt jetzt bei uns, ich habe 0,4 als Information zum Chat, aber es mag sein, dass es auch 0,3 sind. Das wirkt jetzt so unglaublich verschwindend gering, aber dort ist es schon so, dass du ab 0,7 einen Sitz bekommst. Und deswegen ist das tatsächlich gar nicht so wenig, muss man dazu sagen. Ne? Also wenn wir die Hälfte von dem hätten, bis wir einen Sitz im Parlament, also im Bundestag bekommen würden, dann wären das eben 2,5%. Und das ist dann auch keine so schlechte Leistung. Muss man dazu sagen, die Piraten in den Niederlanden sind auch noch jünger als wir, sie sind weniger, ich mag sagen, organisiert und strukturiert als wir, hat aber auch einen gewissen Charme. Des Weiteren sind sie da auch noch nicht so weit aufgebaut, wie wir es sind. Die Frage zum Wahl-O-Maten. Ging um die Sperrklausel. Dort wurde gefragt, ob wir Piraten in Nordrhein-Westfalen die Sperrklausel aufrechterhalten möchten. Das Statement dazu, also es gibt ja immer ein Textstatement, welches maximal 500 Zeichen lang sein darf. Das Textstatement dazu sagte ganz klar von uns, nein, wir wollen das nicht aufrechterhalten. Jedoch hatten wir uns bei der Position mit der Maus ausgerutscht, nenne ich es jetzt einfach mal. Und es ist auch durch die erste Kontrolle irgendwie durchgeflutscht. Wir waren neutral dazu. Das passt natürlich nicht zum Statement. Das ist mir dann aufgefallen, als ich die sogenannte Faxansicht davon generiert habe. Ja, man muss den Wahl-O-Mat mal faxen. Und die Faxansicht, nach dem Generieren der Faxansicht kann ich nichts mehr verändern in der Online-Oberfläche. Wie gesagt, dann habe ich mit denen telefoniert, die sagten, ja, geht vielleicht und solche Sachen, ich soll das bloß als Fax hinterher schicken, wie ich das geändert haben möchte. Und dann haben die das für uns geändert, die Position. Ist auch in der Online-Übersicht, ist das mittlerweile auch korrigiert. Und dort ist schon die Ansicht, dass wir gegen die Aufrechterhaltung der Sperrklausel sind. Herr Stahlrabe hat auch noch eine Frage. Ich wollte eine Anmerkung zu machen, warum das auch sehr schlecht vergleichbar zu uns ist. Dadurch, dass diese Parteienlandschaft so bunt ist, ist dieses Parteienspektrum da drüben auch sehr viel enger besetzt. Also beispielsweise, es gibt dort explizit eine sozialliberale Partei, die mit Sicherheit auch einen großen Platz besetzt in dem, was bei uns in Deutschland die Piratenpartei wäre. Jetzt jenseits der SPD, den Grünen und was weiß ich. Also die haben mehr, also das Parteienspektrum ist enger, die Konkurrenz ist größer. Also es ist schwer zu vergleichen. Okay, dann danke Dennis. Wenn aus dem Zuhörerraum noch Fragen sind, dann machen wir das wie üblich am besten am Ende und dann wäre jetzt der Arno dran. Ja, was in die letzten 2 Wochen fiel, war ja auch der Landesparteitag, den der Dennis jetzt nicht aufgezählt hat, wo ich ihn aber gesehen habe. Ich weiß, er war da. Ich war auch da. Also Parteitag und Aufstellung. Und AGUA Mumble habe ich teilgenommen. Dann haben wir uns im Landtag getroffen mit einigen Leuten von der Wahlkampforga und dann haben wir aber auch das ein oder andere Mal gemumbelt, kurz vor der LAFO-Sprechstunde, an der ich letzte Mal deshalb, glaube ich, auch nur sehr knapp teilgenommen habe. Dann war ich mit dem Daniel Düngel und mit der Simone Brandt in Essen beim BDKJ-Kamingespräch, wo mehrere Abgeordnete aus dem Landtag und auch aus dem Bundestag mit Jugendlichen diskutiert haben. Das war eine sehr spannende Veranstaltung. Dann habe ich gestern das 4-Minuten-Interview beim WDR hinter mich gebracht und bin danach zum Stammtisch nach Oberhausen geflitzt. Heute haben wir uns nochmal zusammengesetzt. Auch da war der Dennis bei. Auch das gehörte zu seinem Programm. Da durfte ich seine Augenringe bewundern. Haben wir mit dem Bundespressesprecher zusammengesessen und versucht da irgendwie eine gemeinsame Linie zu erarbeiten, wie wir jetzt in nächster Zeit vorgehen wollen. Und ansonsten das Übliche mit ganz, ganz vielen Telefonaten, Schreiben und ein paar Tickets, die ich hin und her geschubst habe. Dankeschön, Harald. Harald? Ja, ja, da bin ich. Also ich war natürlich auch LPT und AV dabei gewesen. Ich habe die LAFO-Sprechstunde mitgemacht, diesmal sogar sozusagen ein wenig geleitet. Und dann war ich bei der Landesschiedsgerichtssitzung dabei im Mumble, habe das Regionaltreffen am Niederrhein in Krefeld mitgemacht, AV in Düren-Euskirchen. Dann die bei Podiumsdiskussionen in Aachen und Meerbusch war ich dabei als Begleitung und auch Berichterstattung. Dann Vorstandssitzung Duisburg im Mumble dabei gewesen, AK Bildung Tellerrand und AGÖA im Mumble und noch diverse andere Mumble-Dinge, die dann teilweise am Rande waren. Also nach der Duisburger Vorstandssitzung war noch die Coco und dann Telefonate, Tickets, E-Mails und auch Organisationen, weitere AVs, die noch offen sind, die wir auf dem LPT oder am Rande des LPTs eröffnet haben, wo wir noch dabei sind, Termine zu finden. Das ist bei der Hälfte jetzt ganz gut auf dem Weg, bei der anderen Hälfte ist es schwieriger und wir müssen mal sehen, wo wir landen. Also am Wochenende jetzt, am Samstag, werden 3 AVs stattfinden, Kreis Steinfurt, auch mit Unterstützung von Daniel Düngel und Organisationen, sind 3 Wahlkreise zu besetzen, dann 3 Wahlkreise Oberbergischer Kreis. Die müssen wir dort sozusagen nochmal neu durchführen, weil der Kreiswahlleiter gesagt hat, Bielefeld ist zu weit weg, Wahl dann zulassen zu dürfen von ihrer Seite. Und in Leverkusen noch einen Wahlkreis. Und dann gibt es weitere Dinge, die dann am Sonntag und Anfang nächster Woche laufen. Okay, danke schön. Masch. Ja, ich war auf einer Betüwe Bürgerversammlung von 2 Bürgerinitiativen, eine aus Oberhausen und eine vom unteren Niederrhein. Die Bürgerversammlung war hochkarätig besucht, allerdings nicht so hochkarätig, dass da ein Verkehrsminister dabei gewesen wäre. War spannend, war hilfreich für Vernetzung. Für mich durchaus auch zusätzlich lehrreich. Die Kreismitgliederversammlung Duisburg habe ich geleitet. Natürlich war ich auch bei LPT und AV, AK Bildung. Mit Battlecard-Generation, also Herstellung und so weiter. Im PolGF-Mumble, im AGA-Mumble, Rechnungsprüfungsausschuss auf lokaler Ebene besucht, Sozialausschuss ebenso. Ich war, wenn auch verspätet, beim Treffen der Wahlkampforga, habe gefühlt tausende Unterschriften geleistet auf den notwendigen Unterlagen für die Wahlleiter, LAFO-Sprechstunde, einen Kreisvorstandsmumble mitgemacht. Die Landesschiedsgerichtsverhandlungen habe ich auch besuchend wahrgenommen. Ja, eine Ratssitzung. Dann war ich beim WDR-Kandidatencheck, habe den Grünen mal wieder bei der Fraktionssitzung über die Schulter geschaut, habe diverse Einladungen zu Regionaltreffen verschickt und weitergehende Telefonate, Tickets und E-Mails geführt und wahrscheinlich mehr, was ich jetzt hier vergessen habe. Dankeschön. Wo bin ich? Bernd. Ja, vielen Dank, Vako. Wenn ich jetzt hier meine kommunalen Dinge aufzählen würde, dann wird es eng im Platz werden. Also ich beschränke mich selbstverständlich wie schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren natürlich nur auf die Sachen, die im LAFO stattgefunden haben. Das wäre die LAFO-Sprechstunde damit von vergangener Woche. Ich habe den Stammtisch, den vergangenen Stammtisch in Köln besucht. Der KV Köln hat wie immer einen tollen Stammtisch dahin gezaubert. Diesmal gab es Besucher aus fast der ganzen Republik. Also selbst der Lost in Coding war da, der Dennis war da, der Paki war da und ein ZDF-Team war da. Ich habe dort natürlich nicht zum Vergnügen geweilt, sondern habe als Versammlungsleiter der V Köln noch verschiedene Unterschriften leisten müssen unter die Protokolle. Also das war insgesamt harte Arbeit. Ich habe mich dort auch nochmal explizit für das Vertrauen bedankt. Würde mich freuen, wenn ich auch für andere KV in NRW mal eine Versammlungsleitung übernehmen dürfte. Ich bin da sehr entspannt und gerne ansprechbar. Wir haben ja im Augenblick eine Prüfung der Rentenversicherung. Dort habe ich mich mit der Sachbearbeiterin ausgetauscht über Ablauf, Umfang, Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Szenarien. Das sind leider alles Dinge, die nicht in den öffentlichen Teil gehören. Da bitte ich um Verständnis. Rentenversicherung bedeutet immer halt personelle Angelegenheiten. Da gäbe es einiges noch an Bericht zu erstatten im nicht öffentlichen Teil. Angemerkt von mir sei halt nur so viel. Es ist mal wieder eine unfassbar tiefenentspannte Prüfung, eine unfassbar tiefenentspannte Sachbearbeiterin. Das läuft alles ganz, ganz smooth, ganz easy, ganz entspannt ab und selbstverständlich werden wir uns irgendwo treffen, irgendwo einigen, irgendwo eine vernünftige Prüfung, ein vernünftiges Ergebnis dahin hinbekommen. Ja, diese Giropay-Sache, also diese Zahlung per Mausklick auf Webseiten und so weiter, geht voran. Die Verträge sind mittlerweile unterschrieben. Es fehlt im Augenblick noch ein Originaldokument der Bundesbank. Das wird morgen angefordert. Dann gehen auch diese Sachen raus. Ich hoffe, dass wir da noch rechtzeitig kommen, um vor dem Wahlkampf da noch Spenden zu generieren. Diverse Tickets und dann gibt es noch eine ganz erfreuliche Mitteilung. Die Spendenbescheinigungen sind fertig, also erstellt fertig. Die werden von mir unterschrieben im Rahmen oder am Rande des kommenden Bundesparteitages in Düsseldorf und können dann in der Folgewoche auch verschickt werden. Und das wird auch so passieren, sodass wir, ich glaube, wie im vergangenen Jahr auch wieder im März mit den Spendenbescheinigungen fertig sind. Das ist die übliche Dauer, das ist der übliche Weg und das wäre es von mir. Also alles läuft. Danke. Danke, Bernd. Ralf. Ja, Tickets, Mitgliederlisten, Mitgliederdatenpflege, LPT, AV. Akkreditierung gemacht, die Schuhhausen und ansonsten viel Kleinkram. Dankeschön, Starrabe. Ja, wie es inzwischen schon klassisch ist, nicht so viel aus privaten Gründen, nicht mal beim LPT, nicht bei der AV gewesen, ihr habt es wahrscheinlich mit. Die Wochen gehen so ins Land, ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt bei der Sprechstunde war, deshalb habe ich geschrieben. Ich habe Tickets gemacht, Umlaufbeschlüsse. Ich habe immer wieder Schatzmeister-Dinge gemacht. Ihr habt es vielleicht schon unten im Pad gesehen. Eine Menge Kohle von dem Konto Mühlheim. Der Wahlkampf steht vor der Tür und das Konto Mühlheim ist eher, sag ich mal, schlecht erreichbar. Genau. Und dann habe ich die Verhandlung beim Schiedsgericht begleitet. Die beauftragte Vertretung für den Landesvorstand Da hatten die ehemaligen Kassenprüfer auf Wiedereinsetzung geklagt und auf Beschluss, dass die Wahl der Kassenprüfer auf dem vorigen LPT nichtig sei. Und in der Tat hat das Schiedsgericht NRW dem positiv beschieden. Es gibt die Abwägung zwischen der Annahme, dass eine Wahl kein Amt ist, nur dann durchgeführt werden kann, wenn es in der Einladung auch erwähnt wird, gegenüber der Regelung in der Satzung, die Kassenprüfer werden auf jeden Fall neu gewählt, wenn der Vorstand neu gewählt wird. Jetzt ist die Regelung laut BGB, also das Parteiengesetz gibt da nichts her, aber laut BGB, Vereinsgesetz, ist die Regelung zwar keine zwingende Verordnung, aber nichtsdestotrotz hat das Landesschiedsgericht gesagt, die Gewichtung sehen sie als auf unserer Satzung und haben das jetzt erstmal so beschlossen. Das heißt also, die Kassenprüfer, die wir auf dem vorigen, nicht auf dem letzten, aber auf dem vorigen LPT gewählt haben, sind tatsächlich nicht Kassenprüfer. Die waren auch nie Kassenprüfer, rein formal. Und die alten Kassenprüfer von damals sind Interesse und ihre Absicht bekundet, tatsächlich nochmal eine Kassenprüfung durchzuführen für den noch im Raum stehenden Zeitraum. Ja, das war es dann soweit. Danke, Starrabe. Ja, ich habe auch irgendwie ziemlich viele Dinge gemacht, aber nicht unbedingt, weil ich im Landesvorstand sitze, sondern weil ich sie sowieso tue. Das habe ich auch nicht aufgeschrieben. Aber ich erzähle Ihnen trotzdem mal eben kurz. Ich war natürlich auch auf dem LPT und auf der Aufstellungsversammlung, habe Dinge hin und her gefahren, habe aufgebaut und abgebaut und habe Schnittchen geschmiert. Wir haben auch schon Vorbereitungen getroffen für den nächsten LPT. Ich war auf den GÜA-Sitzungen, aber das, wie gesagt, alles nicht im Rahmen meiner Vorstandsarbeit. Da habe ich in erster Linie Tickets bearbeitet, beantwortet, geschoben, ins Redline gepostet, erledigt, gelöscht, irgendwie total viel kam mir das vor. Natürlich die Umlaufbeschlüsse gemacht. Dann der vom Stahlrad angesprochenen Schiedsgerichtsverhandlung gelauscht und auch mit den neuen, alten, nicht gewählten Kassenprüfern kommuniziert. Und am Wochenende war ich in Düsseldorf bei einer Veranstaltung, Vorstellung des drogenpolitischen Programms der Piratenpartei. Am Freitag auf dem Stammtisch hat mich der Harald dann erwischt und mir etliche Unterschriften aus der Hand geleiert für die Direktkandidaten. Ja, das war's von meiner Seite. Gibt es Fragen aus dem Zuhörerraum? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu der Statistik. Möchte jemand was zur Statistik sagen? Starrabe, du hattest ja schon was gesagt. Ja, ich sehe auch die VKV-Bestände. Ich habe noch was vergessen. Ich habe gesagt, ich habe Kohle rübergeholt. Kohle habe ich nur deshalb rübergeholt, weil ich sowieso dort war. Diese ganzen Transaktionen, die über den Standard hinausgehen, kann man in Mülheim immer nur machen nach persönlichem Erscheinen. Und weil ich sowieso da war, habe ich halt auch diese Überweisung gemacht. Eigentlich bin ich hingegangen, um den innerparteilichen Finanzausgleich zu überweisen. Deshalb werdet ihr oder der aufmerksame Leser wird bemerken, dass wir nicht mehr ganz so viel Kohle haben wie vorher, aber das ist natürlich völlig geplant. Das ist unsere Überweisung an den Bund gewesen. Okay, Termine, da steht nichts drin. Dabei haben wir bestimmt einige Termine. Ich weiß nicht, mag vielleicht jemand mal im alten Protokoll gucken und die copy-pasten? Dann mach du mal weiter, ich mach's. Genau, super, danke dir. Workflow seit der letzten Sitzung. Da haben wir immer noch die LAVO-Sprechstunde mit der Fraktion. Das Projekt ist verschoben, bleibt aber nach wie vor hier drin. Und dann haben wir immer noch den Punkt Sperrklausel in erster Linie wegen der Spendenseite. Bernd, da hattest du ja, glaube ich, gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Ja, da ging es um also die Verträge, der Dienstleister geschickt hat, sind mittlerweile von allen Beteiligten unterschrieben. Die entsprechenden Daten, es fehlt wie gesagt noch eine Referenznummer der Bundesbank. Das wollen die leider Gottes im Original haben, warum auch immer. Also da tut man sich in verschiedenen Dingen, auch die AGBs sind durchaus, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig, aber es geht immerhin um Kohle, es geht um Kohle, die über das Internet gespendet wird, auf Webseiten, die möglicherweise auch zweifelhafte oder dubiosen Ursprungs sind. Ich kann gut nachvollziehen, wenn so ein Dienstleister sich so weit wie möglich nach allen möglichen Seiten absichern möchte. Das ist erstmal grundsätzlich verwerflich. Erfordert natürlich auf der Kundenseite dann eben einen entsprechenden höheren Aufwand. Den haben wir jetzt, wie gesagt. Es geht um die tatsächliche Originalbescheinigung der Bundesbank. Die wird angefordert, weil die wir ursprünglich mal gekriegt haben im Jahre des Herrn 2000, ich glaube noch mit zwei Nullen, wohl wahrscheinlich so auch nicht mehr auffindbar ist. Dann kann das endlich abgeschlossen werden. Also da fehlt dann nur noch tatsächlich die Freischaltung auf der Webseite und das war's. Soweit ich weiß oder soweit ich informiert bin, sind die Sachen wohl soweit vorbereitet. Das ist halt quasi nur noch die Freigabe, dann der Startschuss seitens des Dienstleisters fehlt. So, und das ist der Stand. Daran hängt's jetzt und dann geht's weiter. Was und wofür ist eine Originalbescheinigung der Bundesbank? Ja, gute Frage, wüsste ich auch gerne. Da geht es um eine Referenznummer. Frag mich Leichteres, ich kann das gerne nochmal nachschlagen und dann nochmal tiefer erläutern. Ich glaube, das war das nicht. Ähnlich wie halt auch eine Steuernummer etc., die muss ja mittlerweile auch überall mitgeben auf Rechnung und so weiter. Ich muss selber da auch nochmal nachschlagen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt, sorry. Ich möchte auch keinen Unsinn erzählen. Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar hatte ich unter Sonstiges eine Nachfrage vom Daniel Dünge ins Pad eingetragen und ich sehe ihn auch hier. Sollte die Frage sich auf diese Spendenseite beziehen, das war mir nämlich irgendwie nicht klar, dann kannst du jetzt gerne schon mal hochkommen, Daniel. Hallo Daniel. Hallo Vaku und natürlich alle anderen. Hallo. Also du hattest da auch eine Rückfrage an uns gestellt. Ja, genau. Mir ging es eigentlich darum, also wir hatten ja schon mal im kleineren Kreis drüber geredet. Da wusste ich ja, dass da was in Arbeit ist. Ich habe jetzt auch vernommen, dass es ja aus Gründen halt noch nicht ganz komplett fertig ist. Ist aber auch ganz gleich. Ich frage mich halt, ob ihr schon irgendwelche Infos habt, wie das später in die Webseite eingebunden werden kann, muss oder soll. Wenn ja, dann hätte ich die einfach möglicherweise schon gern, weil dann würde ich das entsprechend sowohl für die Smartgerecht-Seite als auch für Piratenpartei-NRW halt schon mal vorbereiten und dann muss man das nur noch aktiv schalten, wenn dann alle Formalitäten erledigt sind. Ja, ich antworte da mal drauf. Also ich kann dir, was ich dir zeigen kann oder geben kann, sind die Links für Beispielseiten, sind die Links der APKs und die Adresse oder den Namen desjenigen, der das zumindest nach meinem Informationsstand halt schon mal soweit vorbereitet hat. Wenn es darüber hinaus Webseiten gibt, würde ich dich einfach bitten, mit ihm in Verbindung zu setzen. Soweit ich weiß, ist das auch auf seiner Seite schon quasi nur noch freischaltbar vorbereitet. Aber ich finde es gut, also danke. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt doppelte Arbeit wäre. Da bin ich deswegen. Okay, vielleicht schickst du mir die Daten einfach mal und dann gucke ich mir das gerne an. Und ja, natürlich, ich möchte keinesfalls, dass da doppelte Arbeit gemacht wird. Da haben wir ja gar keine Zeit für. Exakt. Okay, verbleiben wir so, dass während du ihnen was zuschickst, womit er arbeiten kann. Entschuldigung, war das eine Frage oder eine Feststellung? Das war nur noch mal eine Frage. Ja, also es gibt da Beispieldateien und Beispiel-Webseiten und Links von dem Dienstleister, wo die Sachen beispielhaft aufgeführt sind. Ich weiß nicht, ob der Code dahinter steckt. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das habe ich also, wie gesagt, also sehr schnell auch abgegeben an denjenigen, der das halt auf die Webseiten einprogrammiert hat. Okay, auf welchen Webseiten soll das denn dann schon einprogrammiert sein? Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Geplant war ursprünglich, deswegen steht da nach wie vor Sperrklausel, geplant war ursprünglich eine Spendenseite für die für Spenden, die die Finanzierung der Klage für die kommunale oder gegen die kommunale Sperrklausel angeht. Ja, da kann man auch schon wieder die Augen zum Himmel drehen, aber so ist es halt. Geplant ist es natürlich auch weiterhin für die LAFO Hauptseite quasi, für die Hauptwebseite des LV, dass dann natürlich auch Sachen wie Smartgerecht und Wahlkampfseiten etc., dass das auch zum Beispiel auch auf die einzelnen KVs runter dann eben entsprechend kopiert werden kann, das würde sich dann anbieten. Da wäre allerdings das Problem der Vergütung, weil man muss wissen, dass natürlich auch jede Spende über diese über die Webseite, also per Mausklick, dann natürlich auch Geld kostet an den Dienstleister. Darf ich mich kurz einbringen? Ja, gerne. Also das, was auf den Piratenpartei-nrw.de Seiten programmiert ist, entspricht nicht dem, worüber wir jetzt sprechen. Da gibt es Spendenseiten, ja, aber die fußen auf anderen Voraussetzungen. Das war ein Test, der augenscheinlich Test geblieben ist. Das müsste also tatsächlich neu gemacht werden, Daniel. Ach, okay, das ist das interessant. Ja, aber das kriegen wir ja, glaube ich, alles hin. Bernd, schick mir doch da mal, was du hast, also irgendwie einen Link zu dem Anbieter mit den Beispielseiten, die du gesagt hast, gucke ich mir mal an und da kommen wir schon irgendwie zurande. Jo, alles klar, wenn du so nett wärst, mir mal deine E-Mail-Adresse kurz reinzustellen in den Chat oder per DM, ist mir egal, dann kriegst du das direkt. Bernd, ich schließe mich dem an, das zum dritten Mal, schick es mir bitte auch. Ja, gerne. Los, ja, her mit den Mail-Adressen. Ist nicht dein Ernst, ne? Solange mein Thunderbird auf ist, kann ich das direkt machen. Okay, Masch, bitte nicht vergessen, dem Bernd deine E-Mail-Adresse zu geben. Gut. Doch, die von Masch habe ich doch, Mensch, Herrgott, also jetzt mal ernsthaft. Okay, dann sind wir mit dem Punkt fertig und das nächste wären dann Infos aus der Fraktion. Ich sehe hier die Moni und den Daniel. Wer möchte? Wer kann uns was sagen? Ich glaube, das Plenum läuft noch, ne? Ja, Plenum ist jetzt seit einer Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas zu Ende. Was haben Sie am Ende noch anderthalb Stunden rausgeholt? Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Ich bin allerdings noch so ein bisschen beeindruckt, weil das irgendwie gerade irgendwie so ein bisschen beschissen gelaufen ist hier. Erzähl doch ruhig. Lass uns auch erzählen, was beschissen gelaufen ist. Auch da cross können wir lernen. Ja, der ist ja gar nicht so von uns, nur in Teilen beschissen gelaufen. Also es ist halt heute so ein bisschen, ihr habt das, oder diejenigen, die das verfolgen, wissen ja, oder ich weiß gar nicht, wer war es denn gerade, Harald hat es ja, glaube ich, gesagt, oder wir haben jetzt irgendwie noch anderthalb Stunden wieder rausgeholt. Das ist so ein bisschen ja das übliche Spielchen. Eigentlich wäre die Plenarsitzung heute ursprünglich bis 22.30 Uhr geplant. Aber es ist natürlich zeitgleich auch mal wieder ein parlamentarischer Abend. Das heißt, viele Abgeordnete möchten irgendwie auch schnell hier raus. Und dann passiert halt sowas, wie es immer passiert. Es werden Anträge ohne Debatte abgestimmt. Es werden Anträge ins nächste Plenum verschoben und so weiter und so fort. Das hat heute wieder für meine persönlichen Verhältnisse so ein bisschen Übermaß genommen. Und zu allem Überfluss hatten wir jetzt gerade die letzten eigentlich wären es die letzten vier Anträge alles Piratenanträge gewesen. Davon haben wir uns auch überreden lassen, überzeugen lassen, einen ins nächste Plenum zu schieben. Okay. Das hat man uns, sag ich mal, gedankt, indem bei zwei von den drei Tagesordnungspunkten die anderen Fraktionen halt jeweils nur noch so zwei Sätze, sag ich mal, gesagt haben. Also so alle irgendwie unter einer Minute Redezeit blieben, damit das Ganze halt auch irgendwie schnell über die Bühne geht. Ich finde das halt einfach wirklich respektlos, asozial und mir fehlen da tatsächlich die Worte. Ich hätte mir vorgestellt, gewünscht, dass wir die auch dahingehend so ein bisschen heute trollen. Das war leider in der Fraktion jetzt nicht mehrheitsfähig. Das passiert, ist halt so. Also mit Trollen wäre jetzt sowas gemeint gewesen, wie zum Beispiel nochmal eine namentliche Abstimmung heute Abend zu machen oder auch die Beschlussfähigkeit des Plenums anzuzweifeln. Ich habe bei zwei Abstimmungen gerade nachgezählt. Einmal waren 67 Abgeordnete und einmal 69 Abgeordnete im Plenum. Das ist also gerade mal ein Drittel. Beschlussfähig ist man eigentlich erst ab der Hälfte. Ansonsten, ich habe einiges heute gehört im Stream und Toso war bei diesem ersten großen Tagesordnungspunkt, wo es um worum ging es beim ersten Tagesordnungspunkt? Ich habe schon wieder vergessen. Das ist ja, das war Toso sehr, sehr gut mit seiner Rede. Genau, zu Wendt, ja. Und hat also mit Abstand die klarsten Dinge dargestellt. Und das wird man auch, glaube ich, gut vermarkten können. Und das, was Joachim heute gesagt hat und auch deine Beiträge waren, alle fand ich sehr okay. Moni, wolltest du noch was ergänzen? Also wenn ihr jetzt noch mal im Bericht zur Fraktion noch ein paar andere Sachen hören wolltet, ich würde jetzt noch ergänzen, dass seit Montag, Dienstag und Mittwoch eine Journalistin vom Handelsblatt in der Fraktion war. Die hat sowohl an der Vorstandssitzung als auch an der Fraktionssitzung Arbeitskreisen und Mittwoch dann ja halt auch noch am Plenum teilgenommen. Und da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich fand das Plenum jetzt, abgesehen von dieser Sache, die Daniel erzählte, fand ich es jetzt nicht so super aufregend. Ich hatte eigentlich irgendwie gedacht, dass da ein bisschen mehr los ist, aber ich fand die eine oder andere Debatte waren mehr so Rohrkrepierer. Und ja, also im Moment sind wir hier auch zumindest in Teilen so ein bisschen von Fraktionsarbeit weg und mehr so im Wahlkampfmodus hier auf den Fluren und besprechen einfach sehr, sehr viele Dinge, treffen uns immer wieder auch in anderen Konstellationen, um Fragen oder Probleme zu klären und ist im Moment alles sehr arbeitsintensiv, finde ich. Ja, und gleichwohl, wenn ich ergänzen darf, waren wir von den Anträgen her die mit Abstand fleißigste Fraktion, auch wieder in dieser Plenarwoche. Also obwohl hier alles mit wenig, ich sag mal, Manpower läuft, ja, haben wir ungefähr so viele Anträge gestellt wie alle anderen Fraktionen zusammen. Also jetzt so Pi mal Daumen. Gut, danke euch. Gibt's Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann geht's direkt weiter mit Bericht der Wahlkampforga. Dann können wir, glaube ich, gleich hierbleiben, ne? Ja, Wahlkampforga. Es hat ziemlich viele Stolpersteine gegeben in den letzten 14 Tagen, deshalb auch immer wieder Gespräche, wie wir Probleme lösen. Seit, ich sag mal, heute habe ich so das Gefühl, wir haben viele Probleme in den Griff bekommen. Ihr werdet es mitbekommen haben, dass ab bis Montag halt das Wahlkampfmaterial bestellt werden soll. Ich hoffe, da machen jetzt ganz viele eifrig von Gebrauch. Ich würde auch alle, die jetzt mithören, bitten, das nochmal zu verteilen und allen Leuten Bescheid zu sagen, die möglicherweise nicht regelmäßig ihre Mails lesen. Und dann werden wir uns jetzt halt der nächsten Aufgabe widmen und gucken, wie wir dann, wenn die Sachen da sind, wie wir sie ordentlich verteilt kriegen. Ja, was läuft sonst noch? Wir sind dabei immer noch shop.piraten.nrw Videos zu drehen. Wir sind immer noch dabei und gucken mit diesem den Song irgendwie auch wie die durch ein Video zu unterlegen. Wir kümmern uns im Moment immer noch um die Flyer. Das heißt, die Deckblätter sind jetzt in weiten Teilen da. Die sind aber, die Inhalte sind immer noch nicht hundertprozentig fertig. Das heißt, das steht alles so bei 80%. Das steht jetzt so für morgen, übermorgen an, dass wir tatsächlich dann auch die Inhalte setzen können, sodass die Flyer dann auch nächste Woche bestellt werden können. Und ja, dann ist halt immer viel, viel Kleinkram, was zu regeln ist, wo halt irgendwo, sage ich mal, Dinge nicht so laufen oder meistens länger brauchen, als wir das gehofft haben, weil wir einfach alle unheimlich wenig Zeit haben. Und aber ich bin im Moment, also heute bin ich ganz, ganz guten Mutes. So die letzten Tage hatte ich irgendwann das Gefühl, oh je, das wird schwierig. Aber ich glaube, wir kriegen das im Moment hin, oder Daniel? Ja, ich glaube, das hast du perfekt zusammengefasst. Es war jetzt auch wieder irgendwie eine sehr, sehr schwierige Woche, aber es ist irgendwie Land in Sicht, um mal so ein bisschen bei nautischen Metaphern zu bleiben. Was nicht heißt, dass nicht noch immer ein Arsch voll zu tun ist und wir auch jede Hilfe an jeder Stelle irgendwie gebrauchen können. Und wenn man helfen möchte, dann schreibt man am besten an. Am besten an wahlkampf@piraten.nrw. Dankeschön. Gibt es Fragen dazu? Jo. Hallo Andreas. Hallo zusammen. Ganz kurz nur. Und zwar die Flyer, die Inhalte, braucht ihr noch Leute, die da mit lektorieren, Inhalte schreiben oder ähnliches? Also Inhalte schreiben glaube ich nicht, aber vielleicht doch nochmal einmal drüber schauen. Das wäre nicht verkehrt, wenn sich der ein oder andere das nochmal anschauen würde. Okay, ich frage mal noch mal hier bei dem einen oder anderen, ob der noch Zeit hätte, das zu machen. Also das geht halt nicht nur um die Flyer, die ist eine relativ überschaubare Aufgabe, aber der Daniel und ich, wir haben jetzt das Wahlprogramm auf ein Kurzwahlprogramm gekürzt, das so roundabout 20 Seiten hat. Wenn da auch noch mal einer gucken würde, fände ich auch nicht verkehrt. Okay, gebe ich so weiter. Alles klar, dankeschön. Wenn es dann jetzt keine Fragen mehr gibt, dann sind wir schon bei den Anträgen. Und zwar haben wir hier einen Finanzantrag vom VKV. Titel 244528. Ist der Jonas da oder jemand, der uns den Antrag vorstellen kann? Sami? Ich hatte eine Frage an Moni, aber da war sie schon weg. Magst du sie noch kurz stellen? Das wäre toll, wenn ich das dürfte. Moni, wo finde ich die Seite mit dem gekürzten Programm, weil ich mich da sofort dran machen würde? Ich kann dir das schicken, wenn... Stahlabend. Oh, du bist mobil drin. Kannst du Nachrichten lesen? Kannst du nachher noch mit in den... Ich möchte echt gerne... Ich verstehe kein Wort. Habt ihr das gerade gehört, alle? Ja, was ist das? Das weiß ich nicht. Ich habe eine Direktnachricht geschickt an Moni, aber die wurde verlesen, offensichtlich. Es war nur das allgemeine Stahlrabe, du bist mobil drin. Ja, ich habe das gehört. Das liegt aber an Monis Einstellungen, nicht an euren. Ja, das habe ich schon vermutet. Moni, hörst du mich? Ja. Okay. Ich brauche was. Ich wäre ja nur einfach dankbar, wenn Moni mir das schicken könnte, einfach die Seite, wo ich das Kurzprogramm finde, damit ich es durchlesen kann und lektorieren kann. Ich schicke dir das. Danke, alles okay. Muss ich was machen? Wie bitte? Sind was nicht in Ordnung? Ja, also solange du nicht im Sprechenraum bist, ist es wahrscheinlich egal. Okay, ich versuche das jetzt nochmal mit dem Antrag. Und zwar haben wir einen Finanzantrag von dem VKV Märkischer Kreis vom Jonas. Ist jemand da, der den Antrag vorstellen kann? Okay. Dann lese ich den mal vor. Der VKV Märkischer Kreis beantragt eine Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 1.000 Euro, zweckgebunden für die Beschaffung von Werbemitteln für den Wahlkampf aus dem P-Shop. Dem Antrag liegt ein Stammtischbeschluss zugrunde, das ist auch hier verlinkt. Der VKV-Antrag ist schon was älter, weil da die Unterstützer im CC fehlten. Die sind dann erst gestern oder vorgestern gekommen, deswegen konnten wir da noch nicht abstimmen. Liebe Kollegen, gibt es dazu Anmerkungen? Ja. Ja, dann sag. Es gibt noch einen weiteren Antrag dazu, korrespondierend, nochmal über 2.500 Euro. Es ist das gleiche Spiel wie immer. An dieser Stelle würde ich jetzt fragen, habt ihr irgendwie eine Auflistung, was ihr mit dem Geld machen wollt? Ich habe das in den letzten Wochen mehrfach gemacht, weil ich der Meinung bin, dass wir als Vorstand verantwortlich sind, dass die Gelder richtig ausgegeben wurden. Ich bin beschimpft worden, ich bin belabert worden. Leute haben hingeschmissen, ihre Beauftragten sind ausgetreten aus der Partei, haben mir Arroganz und Dummheit vorgeworfen. Ich bin der Meinung, wir winken diese Anträge jetzt einfach so durch. Wir fragen nicht mehr, ist ein Antragsteller da? Wir winken die einfach so durch und fertig. Nee, ich würde sagen, wir haben jetzt das Portal, wo die Leute bestellen können und die Bestellungen sind gleichzeitig Finanzanträge und wir sollten den Antragstellern mitteilen, dass sie bitte die Bestellung übers Portal machen sollen und wenn dann noch was übrig ist, was sie dann nicht bestellen können, schicken sie das nochmal als Antrag und das ist dann im Umlauf auch schnell, weil das dann einzelne Positionen sind, die auch nachvollziehbar sind. Also wir haben hier insgesamt drei VKV-Anträge aus dem Märkischen. Die 1.000 Euro sind für Werbemittel P-Shop, dann 210 Euro zweckgebunden für den Shop von Digital Courage und die 2.500 Euro sind für Infomaterial. also für Flyer oder für irgendwas, was die drucken wollen. Also es sind jetzt verschiedene Sachen. Und nur ein Teil können Sie ja jetzt in diesem Shop bestellen, wo das gleichzeitig ein VKV-Antrag ist. Ja, dann, wobei jetzt die Digitalisierung, die Herr Stahlrabe eben angesprochen hat, war teilweise gemacht, weil der separate Antrag für den Job Digital Courage ist ja dann auch eine klare Positionierung, was Sie da bestellen wollen. Ne? Der Bernd hat eine Wortmeldung. Ja, zwei oder drei Anmerkungen. Also, dass wir einfach irgendwo bestellen und das dann quasi als Finanzantrag nehmen wollen oder nehmen sollen, wie auch immer, geht natürlich so nicht. Also, ja, es ist Wahlkampf, völlig klar, aber dann halt den satzungsgemäß erforderlichen Weg einfach mal über Bord zu kippen, das wird so leider Gottes nicht funktionieren. Also, ich bitte darum halt. Das ist aber der satzungsgemäße Weg. Die Bestellungen im P-Shop, beziehungsweise sind das ja Vorbestellungen, die sollen so laufen, dass die vom Büropiraten mit zwei Unterstützern gemacht werden, sodass das also ein korrekter Finanzantrag ist. Da etwas Konkretes bestellt wird, ist also auch das, was Stahlrabe angemahnt hat, damit immer erfüllt. Und die gehen dann bei uns durch den Umlauf und werden entsprechend dann abgestimmt. Ja gut, also dann bitte ich halt noch um Meinungsäußerungen oder Meldungen aus dem Vorstandskreis. Das zweite ist, ich habe bei den Anträgen hier etwas weniger Probleme, weil die das quasi schon aufgeteilt haben auf drei Positionen, also Informateur und Werbemittel. Wenn das ein kompletter Antrag wäre, dann wäre das halt auch auf drei Positionen aufgeteilt. Von daher kann ich eigentlich mit dieser Form so leben. Also ich muss da jetzt nicht jeden Kugelschreiber irgendwie aufgeführt kriegen. Ob 1.000 Euro für Werbemittel viel oder wenig ist, darüber will ich auch gar nicht befinden. Ich habe eher eine Frage zu diesem Shop Digital Courage. Was gibt es da für Infomaterial? Wem wird da das Geld quasi überwiesen? Das würde mich viel eher interessieren. Da bräuchten wir dann wohl den Antragsteller. Also Moment. Der jetzt reden. Das ist ein Antrag für Bestellung aus dem P-Shop. Das hat nichts mit Digital Courage zu tun. Was? Der zweite Antrag? 244529. Wir sind aber erst einmal mit dem Antrag hier. Der interessiert mich gar nicht. Das sind drei Anträge schlussendlich. Einmal Werbemittel, einmal Infomaterial, nochmal Infomaterial von Digital Courage. So. Und mir geht es um den zweiten Antrag. Ich würde sie dann auch im Blog abstimmen wollen oder wie auch immer. Mein Gott, macht es doch nicht so kompliziert, ey. Wir sind im Moment bei 244528. Finanzmittel zur Beschaffung LTW, BTW aus dem P-Shop. Wenn es dazu keine Anmerkungen mehr gibt zu diesem speziellen Antrag, dann würde ich sagen, stimmen wir den jetzt ab. Gibt es noch irgendetwas dazu zu sagen? Frage, ist PayShop gleich smartgerecht.com, beziehungsweise gibt es da Verknüpfungen? Der Antrag ist vom 7.3., deswegen gehe ich davon aus, dass Sie den Bundes-PayShop meinen. Mhm. Deswegen war meine Anmerkung eben, dem Antragsteller mitzuteilen, dass Sie sich bitte den offiziellen Wahlkampfshop auf Piraten NRW anschauen, dort das bestellen, was Sie dort bestellen können und den Rest, der dann nicht dort verfügbar ist, weil Sie eben irgendwas haben wollen, was es da nicht gibt, dass Sie das nochmal im separaten Antrag schicken, der dann bei uns im Umlauf auch abgestimmt wird. Also dass wir den Antrag zurückstellen mit diesem Hinweis und eben das auch direkt heute Abend dem Antragsteller dann per Antwort mitteilen. Dem würde ich mich anschließen. Dito. Dennis ist schon eingeschlafen? Also generell, wir haben die Möglichkeit bei diesem Antrag, wenn der Antragsteller nicht da ist, wir stimmen den ab, positiv oder negativ, wir vertagen den, wir verfahren in irgendeiner anderen Weise damit. Möchten wir den abstimmen, möchten wir den zurückstellen? Jetzt haben drei schon gesagt, zurückstellen. Habe ich richtig verstanden? Ja. Dann bin ich auch dafür. Zurückstellen und nochmal Rache halten. Ich wäre da auch für, wobei ich das finde, jetzt ist das kein Zurückstellen, sondern das ist quasi ein Behandeln. Wir sagen, Sie können das, was Sie haben wollen, über den Wahlkampfshop bestellen und für das andere brauchen wir ja einen neuen Antrag. Richtig. Das können wir nicht. Vaku, das können wir nicht. Wir können diesen Tag entweder abstimmen dann wird er positiv oder negativ beschieden oder wir können ihn zurückstellen. Wir können diesen Antrag nicht ändern. Wir können auch keine Handlungsanweisung geben für irgendwelche anderen Dinge. Es geht jetzt hier um diesen Antrag. Was machen wir damit? Zurückstellen. Gut, wenn wir ihn zurückstellen, können wir ihn aber ja mitteilen, dass wir ihn zurückgestellt haben mit folgenden Hinweisen. Und dann können die so verfahren, können den Antrag dann eben zurücknehmen und eben einen neuen stellen über das, was sie noch bestellen wollen, woanders. Okay, Harald, würdest du das übernehmen, die E-Mail an den Jungs? Ja, mache ich. Super. Kann das noch irgendjemand rudimentär im Pad festhalten? Dann kommen wir zu dem zweiten Antrag, 244529, 210 Euro für die Bestellung von Informationsmaterial von Digitalforsch. Den Shop habe ich eben in den Mumble-Chat gepostet. Ja, ich weiß nicht, was es da aktuell gibt. Normalerweise gibt es da Infomaterial zu Datenschutz. Es gibt Material zu irgendwelchen Demonstrationen, zu denen die mit aufrufen. Ich glaube, es gibt auch Kaffeetassen, keine Ahnung. Jetzt habe ich eine kurze Rückfrage. Harald oder Anrudi, ihr wisst das bestimmt. Wenn die jetzt diesen zweiten Antrag stellen für Digital Courage, dann haben die sich sicherlich Gedanken darüber gemacht, dass die den ersten Antrag für die 1.000 Euro nicht darüber abwickeln wollen. Genau. Wo liegt dann der Sinn darin, den ersten zurückzustellen? Also im ersten ging es um Wahlkampfmaterial, Werbemittel aus dem P-Shop, dezidiert aus dem P-Shop zu bestellen. Und das hat sich ja jetzt insofern verändert, weil der andere Shop ist ja erst seit 3-4 Tagen, also deutlich 5-6-7 Tage nach der Stellung dieses Antrages eben überhaupt online gegangen. Von daher kannten die den nicht, als sie am 17.02. sich zu ihrem Stammtisch getroffen haben. Und deswegen ist sozusagen der erste Antrag dadurch jetzt durchaus von der Zielrichtung, wo kann man was bestellen, verändert. Okay, also du meinst, den Kram kriegen die jetzt neuerdings im Digital Courage auch? Nein, bei Digital Courage sind es ganz bestimmte Flyer, die wir auch nicht haben, weil das eben spezielle Datenschutzflyer von Digital Courage sind. Und die können sie ja separat bestellen, weil sie die auf ihren Infostellen mitverteilen wollen. Und das ist ja unabhängig sozusagen jetzt von dem Wahlkampfmaterial, P-Shop oder unser Shop, ne? Und deswegen denke ich, diesen zweiten Antrag, den kann man so genicken, weil er eben auch relativ klar sagt, was sie da eben haben wollen. Das ist in dem Pad drin. Ach so, Digital Courage. Ich war gerade völlig im falschen Film. Alles klar, gut. Okay, gibt es da sonst noch Redebedarf? Ja, ich verstehe es nicht ganz. Die kaufen bei Digital Courage Flyer, damit die für Digital Courage quasi auf unseren Infoständen für den Wahlkampf verteilt werden können? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich bin etwas erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das Machen wir jetzt Wahlkampf für Digital Courage oder was? Nee, nein, kann man ja gar nicht wählen. Aber für die Themen. Ja. Ja, aber die Frage ist das satzungsgemäße Verwendung der Mittel und ist das korrekte Verwendung der Mittel im Sinne des Parteiengesetzes? Finde ich schwierig. Es geht auch um Themen, die wir vertreten, zu denen wir aber keine eigenen Flyer gemacht haben. Macht Copy-Paste, macht die eigenen Flyer und gut ist. Was soll denn das? Dann haben vielleicht auch ein paar andere Leute davon was. Also wenn wir Grundgesetze verteilen würden, wäre das auch okay. Die zahlen wir aber nicht. Wenn wir sie denn zahlen müssten. Nö, wäre nicht okay. Aber das ist hier nicht der Punkt, Masch. Doch, das hast du ja gerade in Frage gestellt. Oder und Stahlrabe. Okay, also die Meinungen gehen auseinander. Stimmen wir das doch jetzt bitte einmal ab. Harald. Ich bin dafür. Masch. Dafür. Anro. Dafür. Dennis. Schläft. Matzt. Ralf. Dafür. Stahlraube. Das ist wenig durchdacht und ich habe keine gebildet. Also, wenn ich jetzt dagegen stimme, den Vorwurf, Dinge ausbremsen, ich wäre, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Enthaltung. Okay, Bernd. Dagegen, ganz klar, gar keine Frage. Dagegen, aber kein Veto. So ist das, ganz genau, ja. Okay. Vaku ist auch dafür. Damit ist der Antrag angenommen. Dann haben wir noch einen Antrag aus dem gleichen VKV 244530. Da geht es um 2500 Euro für die Beschaffung von Informationsmaterial für den Wahlkampf aus dem Shop von Flyer Alarm. Also ich nehme an, die wollen da was drucken. Aber ich nehme das nur an, weil das ist komisch formuliert. Gibt es da meinen Herrn? Da würde mich natürlich tatsächlich interessieren, was die bei Flyer Alarm drucken wollen. Sind das unsere Inhalte, unsere Flyer, die man auch über den Shop bestellen kann, oder ist das Drittes? Dazu würde ich gerne einen Antragsteller hören. Also in dem Pad, das die mit verlinkt haben, wo die ihren Stammtisch protokolliert haben, steht vor allem wiederverwendbares Material und individualisierte Werbemittel. Ja, was immer das dann auch heißen mag. Genau, und das finde ich tatsächlich auch im Sinne von Stahlrabe sehr dünn, weil es ist eine Menge Geld, und das sozusagen jetzt wirklich nur mit so 5 oder 7 Worten zu beschreiben und nicht mal ein bisschen zu erklären, was sie machen, wie, also ob sie den Inhalt schon fertig haben, dass man sich den gegebenenfalls auch mal mit angucken kann, würde ich im Endeffekt erstmal genauso verfahren wie bei dem ersten Antrag. Das halte ich auch für eine gute Idee. Vor allen Dingen ist es eine E-Mail für dich halt. Gibt es sonst noch Meinungen? Genau. Und eben, was wir dem Antragsteller an der Stelle noch mitteilen können, dass es üblich ist, gerade bei so etwas komplexeren Anträgen, dass die Antragsteller die auch in der Vorstandssitzung verteidigen und darstellen sollen. Und auch das ist etwas, wo, ja, jetzt, obwohl das ja eine ganze Menge sind, die da bei diesem Stammtisch dabei waren, ist keiner hier, zeigt dann auch wieder, dass sie das entweder nicht wissen oder eben keine Zeit hat, ne? Also, vertagt, und Harald schreibt eine Mail. Da gab es noch Fortmeldungen. Oh, Entschuldigung, Starrer. Okay, es ist nichts anderes als das, was du gerade gesagt hast. Ja, und das, vielen Dank, Harald, das ist nichts anderes als das, was ich gesagt habe. Ich möchte als Vorstand niemanden ausbremsen. Ich möchte auch nicht jemandem in die Parade fahren, aber ich möchte wissen, dass die Leute wissen, was sie tun. Und ja, bitte nicht ablehnen den Antrag. Das wäre auch ein falsches Zeichen. Aber einmal vertagen. Und ich sage immer, Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Redet mit den Leuten, aber redet auch bitte mit uns. Wir sind Vorstand, wir haften dafür. Redet bitte mit uns. Wenn ihr was vorhabt, dann erklärt uns das. Dann kriegt ihr das okay dafür. Wenn keiner da ist, der uns das erklären kann, kriegt ihr auch kein okay dafür. Okay, und wenn ihr einen Antrag schreibt, vergesst die Unterstützer im CC nicht. Sonst können wir den gar nicht behandeln. Gut, das war's dann aber auch mit unseren Anträgen. Dann haben wir die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung, die mal wieder niemand verlesen hat, aber es war auch nicht viel. Ich mach das mal kurz. Wir hatten einen VKV-Antrag aus Essen mit der Ticketnummer 244575. Da ging es um 120 Euro anfallende Nebenkosten, Honorartätigkeiten. Da hatten wir schon mal einen Antrag zu gehabt. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 244741, Antrag auf Durchführung des LPT 172 in Soest. Der Antrag war von mir für die AG Events. Der Landesvorstand beschließt am 10. und 11. Juni im Blauen Saal in Soest den LPT 17.2 durchzuführen. Die Kosten mit einer geschätzten Position liegen bei 2.162 Euro. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Und einen letzten Antrag, Ticketnummer 245350, Finanzantrag auf Freistellen von Fotos. Der Antrag ist von Dennis gewesen. Hallo, wie uns allen bekannt, müssen derzeit noch rund 100 Fotos von Kandidatinnen und Kandidaten freigestellt werden, damit diese auf der Smartgerecht NRW-Website, in Social Media und auf dem Werbematerial verwendet werden können. Uns liegt ein Angebot vor für 3,20 Euro pro Bild, zuzüglich Mehrwertsteuer. Deshalb hat Dennis 600 Euro für die Wahlkampforga für ca. 150 Bilder beantragt, und auch dieser Antrag wurde angenommen. Wenn es dazu keine Anmerkungen gibt. Ich würde gerne was kurz sagen. Ja. Also zunächst möchte ich mich bedanken, dass das so gut geklappt hat. Und dann möchte ich euch darüber informieren, dass seit heute Nachmittag die ersten, ja, oder die also rund 100 Bilder freigestellt, bearbeitet, also fertig bearbeitet wurden. Das ging rasend schnell. Die Qualität ist spitzenmäßig, sodass wir da jetzt auch weiterarbeiten können. Super, das hört sich doch gut an. Hallo Lisanne, ich freue mich. Hallihallo, spät, aber jetzt bin ich da. Moin, moin. Ja, wir sind fast fertig. Unter Sonstiges war nur das, was wir eben schon besprochen hatten, die Anfrage wegen der Spendenseite von Daniel. Gibt es seitens des Vorstands sonst noch Themen für Sonstiges, die noch nicht im Patch stehen? Wunderbar. Dann sind wir durch. Wir haben allerdings einiges im NÖ-Teil. Ich würde dann hier die Sitzung schließen um 21.41 Uhr und bedanke mich bei allen Anwesenden. Nächster Termin ist der 30. März, wieder ein Donnerstag um 20.30 Uhr hier in Mumble. Ich danke auch allen und stoppe jetzt die Aufnahme. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.